Ja, hallo? Wer ist da? Mein Name ist Laurie Ball. Wo ist Sinclair? Er wird gerade von zwei FBI-Agenten verhört, aber ich bin instruiert. So, das FBI. Aber ich kann ihm etwas ausrichten. Das solltest du auch. Hör mir genau zu, denn ich sage es nur einmal, hörst du? Nur einmal. Wenn Sinclair seinen Freund Bill Connolly lebend wiedersehen will, muss er meinen Kopf finden. Er hat genau 24 Stunden Zeit. Wenn er versagt, stirbt Connolly. Hast du das verstanden? Ja, verstanden. Gut. Sehr gut. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Was? Als Bill Connolly wieder zu sich kam, musste er blinzeln. Seine Augen schmerzten, sein Schädel wollte explodieren. Die Luft, die er atmete, war schwer und heiß. Was war passiert? Bruchstückhaft kehrte die Erinnerung zurück. Ja, er war nach New York gekommen, um zusammen mit John Sinclair und Zuko die Horrorcops aufzuspüren. Doch dann in seinem Hotelzimmer. Es hatte an der Tür geklingelt. Zwei Kapuzenmänner. Der Schlag ins Gesicht. Er war entführt worden. Aber wohin? Langsam lichteten sich die Schleier vor Bills Augen. Was er sah, war eine unwirkliche Landschaft, die in ihrer monströsen Hässlichkeit der bizarren Fantasie eines geistig Verwirrten entsprungen zu sein schien. Ein Meer aus einer quecksilberfarbenen Flüssigkeit. Darüber ein giftgrüner Himmel, aus dem sich gewaltige Wolkenberge hervordrängten, die träge über das Firmament zogen. Bill selbst saß, an einen einfachen Holzstuhl gefesselt, auf einem winzigen, felsigen Eiland, inmitten der graugrünen Fluten. Die Stricke umspannten hart seine Fußknöchel, die Arme und den Oberkörper und schnitten ihm das Blut ab, wenn er an ihm zerrte. Wo zum Teufel bin ich? Hallo? Kann mich jemand hören? Hallo? Bill hielt den Atem an. Etwa 20 Meter vor ihm schoss eine riesige, abscheuliche Mischung aus Haifisch und Echse aus der bleiernen Brühe. Das Monstrum hatte kalte, lieblose Augen, blieb nur für den Bruchteil einer Sekunde in der Luft und tauchte sofort wieder unter. Na, das kann ja noch heiter werden. Willkommen in meinem Reich, Bill Connolly. Ah, der große Unbekannte meldet sich zu Wort. Bin gespannt, ob er auch genug Mut hat, sich zu zeigen. Plötzlich begann die Luft links und rechts von Bill zu flimmern. Nebel stieg auf, aus dem sich zwei muskulöse, bis auf einen Lendenschurz und eine rote Kapuze völlig nackte Männer schälten. Kurz darauf erneut ein Flimmern, diesmal vor Bill. Der Reporter traute seinen Augen nicht. Die Gestalt, die aus dem Nichts erschien und sich drohend vor Bill aufbaute, war eine Ausgeburt der Hölle. Ein über 2 Meter großer Riese, gekleidet in einen schwarzen Mantel, umgeben von einer grünlich fluoreszierenden Aura. Und auf dem Hals des Unheimlichen saß kein Kopf. Ach du Scheiße. Mein Name ist Sinestro. Sie können reden? Du würdest dich wundern, wozu ich sonst noch fähig bin. Wo bin ich hier? Nicht auf deiner Welt. Haben Sie die Horrorcops losgelassen? Nein, das war der Majordomus des Satans. Wer soll das sein? Ihr nennt ihn den Schwarzen Tod. Ah, und was haben Sie jetzt mit mir vor? Im Tausch gegen dich, Wurm, werde ich etwas bekommen, das für mich von unschätzbarem Wert ist. Etwa eine Perücke? Oh! Noch eine dumme Bemerkung. Und du wirst dir wünschen, nie geboren worden zu sein. Ich dachte, sie brauchen mich lebend. Du denkst zu viel. Also gut. Was ist es? Was wollen sie für mich haben? Meinen Kopf. Ihren Kopf? Ich suche ihn nun schon seit über 300 Jahren. Und dein Freund wird ihn für mich finden. John. Ganz recht. John Sinclair. Wenn er ihn nicht innerhalb von 24 Stunden... Oh, Verzeihung, innerhalb von 22 Stunden findet, bist du des Todes. Die drei Unheimlichen begannen vor Bills Augen zu zerfasern. Bill Connolly war wieder allein auf der kleinen Insel, mitten im Nirgendwo. Angst kroch in ihm hoch. Dieser Sinestro hatte es ernst gemeint. Nur noch 22 Stunden, dann würde der Tod kommen. Der letzte der drei Horrorcops raste mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Straßen von New York und ich klebte förmlich an seiner Stoßstange. Das Petrolcar schoss um die Kurven, preschte durch schmale Gassen. Und obwohl in den USA das Lenkrad auf der falschen Seite sitzt, ließ ich mich nicht abschütteln. Der Cop rammte andere Autos, überfuhr Stoppschilder und rote Ampeln. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er einen unschuldigen Menschen tötete. Ich musste den Dämon stoppen, zog meine Ersatzberetta und zielte bei voller Fahrt auf die Reifen des Chevy. Verdammt nochmal! Ich hatte sagenhaftes Glück. Jetzt hatte der Kopf Schwierigkeiten, seine Geschwindigkeit zu halten. Er bog ab und raste genau auf den Hudson River zu. Was hatte er vor? Hatte Tucker den Fluss nicht gesehen? Er musste bremsen. Jetzt! Aber das tat er nicht. Er... Mit aller Macht trat ich auf die Bremse, riss das Lenkrad herum und kam ins Schleudern. Ich stand, aber nur ein Yard weiter und ich wäre ebenfalls ins Wasser gestürzt. Sicherheitsgurt los, Tür auf. Ich flog förmlich aus dem Wagen, sah von Weitem, wie der Chevy sank und sprang kopfüber in die schmutzigen Fluten. Der Polizeiwagen sackte ab, dicke Luftblasen zerplatzten an der Wasseroberfläche. Ich pumpte Luft in meine Lungen und tauchte. Der Wagen setzte auf. Schwaden von Dreck nahmen mir die Sicht. Blind schwamm ich weiter, erreichte die Fahrerseite. Ich blickte durch das Fenster und sah gerade noch, wie das Skelett durch die Beifahrertür verschwand. Zuerst wollte ich den Kopf verfolgen, doch die Luft wurde mir knapp. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich vom Boden abzustoßen und nach oben zu tauchen. Plötzlich umklammerte eine knöcherne Klaue mein rechtes Fußgelenk. Panik wallte in mir hoch. Mit dem linken Fuß trat ich nach dem Skelett. Doch anstatt loszulassen, griff es mit seiner freien Hand nach mir, um mich noch weiter hinunterzuziehen. Der Sauerstoffmangel wurde immer größer. Sterne explodierten bereits vor meinen Augen. Wenn der Dämon nicht sofort von mir abließ, war ich verloren. Mit dem Mut der Verzweiflung zog ich meinen Dolch, rollte mich zusammen und stach nach dem Knöchernen. Es war nur ein kleiner Ritz, doch er genügte. In dem blanken Totenschädel glaubte ich so etwas wie fassungsloses Entsetzen zu erkennen. Dann zerbröckelte das Skelett und gab mich frei. Wie eine Lanze schoss ich der Oberfläche entgegen, öffnete noch unter Wasser den Mund. Hilfe! Da ist er! Hilfe! Schnell, holt ihn an Bord, er ertrinkt! Dienstag, 22.10 Uhr, Polizeirevier auf der 123. Straße, New York. Oh, Alles in Ordnung, Ray. Das wird schon wieder. Oh, diese Teufel. Diese verdammten Bestien. Ganz ruhig. Sie haben es überstanden. Sind die Horrorcops erledigt? Fast. John ist hinter dem letzten her. Ich bin sicher, er kriegt ihn. Das ist gut. Aber ich... Hey, Hilfe ist schon unterwegs. Sie dürfen jetzt nicht reden. Doch. Ich muss Ihnen etwas sagen. In dem Keller. Das Bild. In welchem Keller? Hier unten. Sehen Sie nach dem Bild. Etwas stimmt damit nicht. Einen Moment, Ray. Hallo? Zuko? Lori. Oh, Zuko. Es ist etwas Schreckliches passiert. Was? Er hat angerufen. Wer, John? Nein, Sinestro. Lori berichtete. Als Zuko von dem Ultimatum erfuhr, wurde er aschfahl. Einen Tag und eine Nacht. Das war unmöglich zu schaffen. Bitte, Zuko, du musst John erreichen. Er hat ein Handy. Ich hab's versucht, er geht nicht ran. Was? Ich weiß auch nicht, warum. Okay, Lori, bleib auf jeden Fall im Hotel. Geh nicht aus dem Zimmer. Und was machst du? Captain Hamilton wird jeden Moment hier eintreffen. Vielleicht weiß er, wo John ist. In Ordnung, ich bleibe hier. Gut so. Ich melde mich später wieder. Schlechte Nachrichten? Kann man so sagen. Zuko, das Bild. Ich weiß, ich weiß. Kann ich Sie denn hier alleine lassen? Ja, sicher. Gehen Sie. Wenn Captain Hamilton hier eintrifft, schicken Sie ihn zu mir runter. Das werde ich. Der Chinese verließ den Raum und schritt die schmale Betontreppe hinab, die in den Zellentrakt führte. Die Stufen waren blutverschmiert. Das Blut von Ray Wandin schoss es Zuko durch den Kopf und eine ohnmächtige Wut stieg in ihm auf. Dann hatte er die Kellertür erreicht. Sie war nur angelehnt und helles Neonlicht strahlte aus dem Spalt. Zuko öffnete, betrat den Raum und blieb ruckartig stehen. Das Bild war riesig. Es hing an der dem Eingang gegenüberliegenden Wand und nahm deren gesamte Hälfte ein. Das Ölgemälde zeigte eine wolkenverhangene, verdorrte Landschaft, die so plastisch wirkte, dass man dem Eindruck erlag, durch eine Glasscheibe in eine andere, bedrohliche Welt zu blicken. Was für ein seltsamer Ort für solch ein Kunstwerk. Zuko trat auf das Bild zu und musterte es fasziniert. Unglaublich. Als würden sich die Wolken bewegen. Hey, was haben wir denn da? Der Künstler hatte anstatt seiner Signatur einen Titel auf die untere rechte Ecke geschrieben. Schwer zu entziffern. Zuko verengte seine Augen zu schmalen Schlitzen. Ein Friedhof am Ende der... Er fuhr mit seiner Fingerspitze über das Geschriebene, als wolle er die Oberfläche von Staub befreien. Und genau diese Berührung war es, die den Kontakt auslöste. Zuko rollte sich ab, kam sofort wieder auf die Beine und schaute sich verwirrt um. Er erkannte gerade noch, dass er am Ende eines gemauerten Schachtes gelandet war, als sich über ihm die Falltür wieder schloss und damit die einzige Lichtquelle erlosch. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man sich alles Mögliche holen kann, wenn man das New Yorker Flusswasser trinkt. Nun, getrunken hatte ich davon eine ganze Menge. Und jetzt saß ich eingehüllt in dicke Wolldecken am Ufer des Hudson River und schaute besorgt, ob sich irgendwo auf meinen Händen grüne Bläschen bildeten. Mr. Sinclair? Ja? Hier, Sir. Telefon. Captain Hamilton. Danke, Sergeant Dark. Hallo, Captain Hamilton? John! Herrje, warum haben Sie Ihr Handy ausgeschaltet? Das habe ich nicht. Es reagiert nur ziemlich empfindlich auf Wasser. Was war denn los? Eine kleine Verfolgungsjagd, die im Hudson River endete. Und die Horrorcops? Gibt es nicht mehr. Gott sei Dank. Aber für eine Entwarnung ist es zu früh. Was ist passiert? Ich bin hier im Revier an der 123. Ihr Kollege Zuko ist spurlos verschwunden. Was? Am besten, Sie kommen sofort rüber. Das hatte ich sowieso vor. Gut, dann bis gleich. Noch habt ihr mich nicht. Noch nicht. Bill wusste nicht, wie lange er schon mit seinen Fesseln gekämpft hatte. Die Haut an seinen Handgelenken war längst weggescheuert. Blut drang aus den kleinen Wunden. Immer wieder zerrte, drehte und zog er an den Stricken. Und dann geschah das, was er nicht für möglich gehalten hatte. Die Fessel an seiner rechten Hand lockerte sich. Komm schon! Komm schon! Jetzt! Schnell löste er die Knoten der anderen Stricke, massierte seine geschundenen Glieder und stand auf. Sein Blick schweifte über das quecksilberartige Meer, diese gewaltige, unbekannte See, die ihn von allen Seiten umgab. Der Reporter fasste einen Plan, griff nach dem Stuhl und ging zum äußersten Ende der winzigen Insel. Dort tauchte er ein Stuhlbein in die dickflüssige Brühe. Dann wollen wir doch mal sehen. Bills Gesichtszüge verhärteten sich. Kaum, dass das Holz die metallische Flüssigkeit berührt hatte, warf es Blasen und löste sich auf. Das Meer bestand aus konzentrierter Säure. Und somit war jeder Versuch, dieses Eiland schwimmend zu verlassen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das Seeungeheuer war direkt vor dem Reporter aus der See geschossen und hatte mit seinem riesigen Maul den Stuhl gepackt. Bill stürzte rückwärts, kroch vom Rand der Insel weg und blieb erschöpft liegen. Er wusste nun, dass er aus eigener Kraft nicht von dieser Insel würde fliehen können. Er würde ein Gefangener Sinestros bleiben, bis das Ultimatum abgelaufen war. Dienstag, 22.53 Uhr, unter dem Polizeirevier auf der 123. Straße, New York. Ach du liebe Zeit, wo bin ich denn hier gelandet? Zuko leuchtete mit seinem Streichholz sein Gefängnis aus und entdeckte einen schmalen, mannshohen Gang, der von dem Schacht wegführte. Ha! Au! Mist! Jetzt bin ich auch noch verbrannt. Der Gang endete nach wenigen Metern an einer alten, massiven Holztür. Durch die Ritze am Boden fiel, wie mit einem Lineal gezeichnet, ein schwacher, rötlicher Schein. Es gab also Licht in dem angrenzenden Raum. Zuko griff nach der gebogenen Metallklinke, pustete das Zündholz aus und lauschte. Er hörte nichts. Also gut, dann nehme ich die Einladung mal an. Du liebe Zeit! Das wird ja immer schlimmer. Der Chinese betrat ein Gewölbe, das ihn unwillkürlich an eine Hexenkammer aus dem Mittelalter erinnerte. In der Mitte ragte ein Pfahl aus dem Boden. Direkt daneben stand ein mit angetrocknetem Blut besudelter Richtblock. Eine Fackel, die in ihrer Halterung an der Wand hing, spendete diffuses Licht. Direkt neben der Fackel befand sich ein Regal mit einigen Kästen, an deren Frontseiten Sichtgläser den Blick in das Innere gewährten. Zuko trat näher, blickte durch eine der Glasscheiben und augenblicklich gefror ihm das Blut in den Adern. Das glaube ich einfach nicht. In den Holzkästen lagen, die Gesichter nach vorne gerichtet, Menschenköpfe. Zuko zählte ein halbes Dutzend. Sofort dachte er an die Kapuzenmänner und war sich sicher, die zu den Körpern passenden Schädel vor sich zu haben. Sein Blick wanderte der Reihe nach die Kisten entlang. Während die Haut des ersten Kopfes noch eingefallen und irgendwie ausgetrocknet schien, wirkte das Gesicht des letzten Schädels viel voller, geradezu frisch. Der Chinese öffnete die Glastür, stellte sich auf die Zehenspitzen und schaute dem Enthaupteten direkt in die Pupillen. Du armer Teufel, was haben sie nur mit dir? Zuko schreckte zurück. Die Augen des Schädels hatten sich bewegt. Ja, der Kopf lebte noch. Und dann spürte Zuko plötzlich ein Kribbeln im Rücken. Etwas stimmte nicht. Eine Bewegung hinter ihm. Gefahr. Ruckartig sackte er in die Knie. Hey, Moment mal. Ich wollte nichts von deinem Kopf. Wenn du nicht stehen bleibst, muss ich schießen. Jetzt reicht's mir aber. Der Kapuzenmann fiel rückwärts, doch das machte ihn nur noch aggressiver. Blitzschnell rappelte er sich wieder auf und stürzte auf Zuko zu. Der Dämon hatte mit der Axt einen der Kästen getroffen. Den Kasten, in dem sich sein eigener Kopf befand, der nun auseinanderklaffte wie eine geplatzte Frucht. Für einen Moment herrschte Stille. Und dann gellte ein markerschütternder Schrei durch das Gewölbe. Zuko sah ungläubig auf den zusammensackenden Körper des Kapuzenmannes. Was war geschehen? Hatte der Henker seinen Schädel versehentlich getroffen? Oder hatte er vielleicht seinem unnatürlichen Dasein absichtlich ein Ende gemacht? Welch ein Wahnsinn, dachte der Chinese, und mit gesenktem Kopf verließ er den Kellerraum. Sinclair, endlich. Sorry, Captain Hamilton, aber es ging nicht schneller. Sind Sie wieder trocken? Ja, Ihre Mitarbeiter haben mir frische Sachen besorgt. Sagen Sie, haben Sie etwas von dem Flusswasser getrunken? Ein wenig vielleicht. Warum? Naja, neulich, da hatte ich einen Schiffbrüchigen, der bekam am nächsten Tag überall eitrige Flecken und... Schon gut, schon gut. Ist Zuko wieder aufgetaucht? Nein, bis jetzt noch nicht. Mist. Dann haben wir es schon mit 2 Entführungen zu tun. 2? Ja, dieser Sinistro hat Bill Connolly ebenfalls in seiner Gewalt. Dann müssen wir das FBI einschalten. Bloß nicht, die würden uns nur behindern. Ich befürchte, ich habe keine andere Wahl, John. Aber die G-Men wissen doch gar nicht, womit wir es zu tun haben. John, wir sind hier nicht im Kino. Das FBI hat gute Leute. Ich persönlich kenne 2 Special Agents aus Washington, die sich ausschließlich... Lassen Sie mir nur ein wenig Zeit, bitte. Also gut, weil Sie es sind. Danke, Captain. Offiziell darf ich Sie ab jetzt nicht mehr unterstützen. Das verstehe ich. Sagen Sie mir nur noch, was mit Wanden ist. Es geht ihm besser. Er sah schlimm aus, hatte aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Das ist gut. Vielleicht kann er Ihnen weiterhelfen. Er ist der Letzte, der Zuko gesehen hat. Kann ich ihn sprechen? Ja, Sie haben ihn noch nicht ins Krankenhaus gebracht. Er liegt hier nebenan. Kommen Sie. Mr. Sinclair. Ray. Ach, gut, dass Sie da sind. Was ist passiert? Meine Kollegen, die Horror-Cops. Ich begreife nicht, dass ich die ganze Zeit über nichts gemerkt habe. Ich schätze, Sie standen, ohne es zu wissen, unter dem Bann dieser Dämonen. Ja, möglich. Als sie mich im Keller zusammenschlugen, war mir, als würde ich aus einer Art Trance erwachen. Haben Sie gesehen, was mit Zuko passiert ist? Nein, aber ich kann mir denken, wo er verschwunden ist. Und? Ich habe Zuko nach unten geschickt, um nach dem Bild zu sehen. Was für ein Bild? Es hängt im Keller. Ein Gemälde, das ich, wie soll ich sagen, es bewegt sich. Hm? Ja, das Motiv, es wandelt sich, es... Schon gut, ich kann mir vorstellen, was Sie meinen. Wollen Sie auch in den Keller? Ich muss. Seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, Ray. Und Sie werden jetzt wieder gesund, ja? Ich werde mir Mühe geben. Captain Hamilton. Was ist, John? Ich möchte mir den Keller mal kurz ansehen. Allein. Kein Problem. Keiner meiner Männer ist unten. Worum geht's denn? Wenn mich nicht alles täuscht, um ein Tor in eine andere Welt. Nach dem, was Wanden mir beschrieben hatte, handelte es sich bei dem Gemälde um einen transzendentalen Übergang in eine andere Dimension. Und tatsächlich verschlug mir das, was ich im Keller vorfand, den Atem. Das Bild zeigte eine unglaublich plastisch wirkende, düstere Landschaft, über die schwere Gewitterwolken zogen. Und die Wolken begannen sich zu bewegen. Ja, es war, als würde ich durch die Leinwand direkt in diese unheimliche, verdorrte Fremde blicken. Und dann begann sich das Gemälde zu verändern. Die Farben schmolzen zusammen, bildeten ein hässliches Gemisch, aus dem sich eine groteske Abscheulichkeit schälte. Ein Mann ohne Kopf. Sinistro war mir erschienen. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet, Sohn des Lichts. Was hast du mit meinen Freunden gemacht? Mit deinen Freunden? Jetzt rede schon, na los! Bill Connolly ist nach wie vor in meinen Händen. Was ist mit Zuko? Zuko? Ah, ich verstehe. Er hat kalte Füße bekommen, was? Nein, wie köstlich. Okay, Sinistro, es ist dein Spiel. Was willst du von mir? Hat man es dir noch nicht gesagt? Was soll man mir gesagt haben? Die Zeit läuft. Du hast nur noch 20 Stunden, um deine Aufgabe zu erfüllen. Was für eine Aufgabe? Wenn du Connolly lebend wiedersehen willst, musst du... John, alles in Ordnung? In dem Moment, als Captain Hamilton den Raum betrat, verschwand Sinestro und ich blickte wieder auf die starre Landschaft des Gemäldes. Oh nein, verdammt! Was ist los? Sie müssen wieder verschwinden, gehen Sie! Aber ich habe... Um Gottes Willen, so gehen Sie doch schnell! In Ordnung. Sinestro! Sinestro, komm zurück! Nichts. Das Bild blieb unbewegt. Ich legte meine flache Hand auf das Öl, drückte gegen die unebene Fläche, ohne Erfolg. Sinestro war verschwunden und ich hatte keine Ahnung, wozu mir noch 20 Stunden blieben. Angstschweiß trat aus meinen Poren. Was sollte ich machen? Henry Wandin befragen? Das FBI einschalten? Gedankenverloren drehte ich mich um, wollte den Raum verlassen, als plötzlich der Schrei von unten durch den Boden drang. Ich ging in die Hocke, streckte meine Hände aus. Vielleicht gab es ja einen Einstieg oder eine Falltür. Und tatsächlich fand ich eine Fuge. Ich folgte der Einkerbung mit den Fingern und ertastete eine quadratische Klappe. Das ist es. Captain Hamilton! Captain Hamilton! Was ist? Kommen Sie rein, ich brauche Ihre Hilfe. Sie haben was entdeckt? Ja, eine Falltür. Wo? Direkt hier. Tatsächlich. Wir müssen das Ding irgendwie aufkriegen. Immer mit der Ruhe. Hier vorne in dem Schrank müssten Brecheisen sein. Na bitte, wer sagt's denn? Geben Sie mir eins. Hier, gehen Sie darüber. Und jetzt zusammen, ja? Fertig? Fertig. Es klappt! Runterfassen! Und jetzt Sie! Ja! Noch ein Stück! Ja! Hab ich's doch gewusst. Sieht aus wie ein alter Stollen. John, bist du das? Zuko? Ich bin hier unten. Gott sei Dank. Alles okay bei dir? Immer. Wir besorgen ein paar Seile und ziehen dich rauf. Nein, komm du lieber runter. Warum? Hier gibt es etwas, was du dir unbedingt ansehen solltest, John. Wir ließen eine Strickleiter den Schacht hinunter. Zuko empfing mich mit ausgestreckten Armen. Er erzählte mir von dem Kampf mit Hank Stone, seinem schrecklichen Ende und dem Ultimatum. Mein Magen zog sich zusammen. Sieht nicht gerade gut für uns aus, oder? Nein, ich könnte mich sonst wohin beißen, dass ich mich von den Horrorcops hab ablenken lassen. Wieso war eigentlich dein Handy aus? Das war keine Absicht, es ist im Hudson River kaputt gegangen. Du warst im Hudson River? Ja. Hast du was von dem Wasser geschluckt? Bitte, Zuko, nicht jetzt. Und was sollen wir nun machen? Gute Frage, Bill ist bestimmt in einer anderen Dimension. Hast du das Bild da oben gesehen? Klar. Ich könnte mir vorstellen, dass es direkt zu ihm führt. Wenn wir ohne den Kopf rübergehen, wird Sinestro Bill sofort töten. Glaubst du denn, wir finden den Kopf? Nie im Leben. Nicht in so kurzer Zeit. Vielleicht weiß ja der alte Wandin mehr. Henry Wandin. Zuko, du bist ein Genie. Moment noch. Was machen wir mit den anderen Köpfen hier? Gar nichts, würde ich sagen. Solange Bills Leben in Sinestros Händen liegt, sollten wir nichts provozieren. Wir verließen das Gewölbe und baten Captain Hamilton, niemanden in den Keller zu lassen. Er entsprach unserer Bitte. Keine 5 Minuten später saßen wir in Loris Chrysler und fuhren Richtung South Bronx. Der alte Wandin war wirklich unsere letzte Hoffnung, denn die Zeit lief und damit rückte Bills Hinrichtung immer näher. Ja, bitte? Mein Name ist John Sinclair und das hier ist mein Partner Zuko. Wir würden gerne mit Henry Wandin sprechen. Er erwartet Sie schon. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Sind Sie Mrs. Wandin? Nein, ich bin nur die Pflegerin für den Senior. Henry, Ihr Besuch. Sie sollen reinkommen. Mr. Sinclair, Zuko. Entschuldigen Sie die Störung, aber... Ich weiß, es ist einiges schiefgelaufen, nicht wahr? Gelinde ausgedrückt. Ray hat noch Glück gehabt. Ich bin froh, dass er jetzt außerhalb der Gefahrenzone ist. Leider hatte ein Freund von uns nicht so viel Glück. Bitte berichten Sie. Ich erzählte Henry alles, ließ kein Detail aus. Als ich nach über einer Viertelstunde geendet hatte, blickte mich der Alte sorgenvoll an. Das Ultimatum ist typisch für Sinestro. Es reicht ihm nicht, sie zu demoralisieren, indem er Bill einfach tötet. Er will sie brechen, John. Ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie an dem Tod ihres Freundes die Schuld tragen. Dann rechnet er gar nicht damit, dass ich ihm seinen Kopf bringe? Es tut mir leid, John. Abwarten, Henry. So leicht gebe ich nicht auf. Aber wie wollen Sie den Kopf noch finden? Ihnen bleiben weniger als 19 Stunden. John, hören Sie. Ja, ja, mir ist da nur gerade eine Idee gekommen. Vielleicht könnten wir Sinistro austricksen. Austricksen? Henry, wissen Sie, wie der Kopf aussieht? Ich glaube schon. Glauben oder wissen, bitte. Es ist für mich sehr wichtig. Es ist zwar schon sehr lange her, aber ich kann mich noch gut an den Schädel erinnern. Beschreiben Sie ihn mir. Nun, er hat Ähnlichkeit mit einem Schrumpfkopf, ist ziemlich klein, hat eine dunkelbraune, dünne Haut, die... Sie wollen ihn nachbauen lassen. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. John, wie willst du das denn anstellen? Das weiß ich selbst noch nicht. Aber irgendwo in New York muss es doch einen Maskenbildner oder Visagisten geben. Aber John, Sinistro wird den Schwindel bemerken. Es besteht eine unsichtbare Verbindung zwischen dem Schädel und seinem Besitzer. Ich habe einen weiß magisch geschützten Koffer im Hotel. Darin bewahre ich normalerweise meine Waffen auf. Er würde einen magischen Kontakt unterbinden. Aber das ist Wahnsinn. Hast du eine bessere Idee? Sorry, Zuko, ich weiß, dass sich dieser Plan ziemlich tollkühn anhört, aber ich kann doch nicht hier rumsitzen und darauf warten, dass der kleine Johnny seinen Vater verliert. Natürlich nicht. Es tut mir leid, ich wollte nicht... Keine Sorge, bei mir liegen die Nerven genauso blank wie bei dir. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wie viel Geld haben Sie bei sich? Geld spielt keine Rolle. Ich werde Scotland Yard veranlassen, Ihnen jeden Betrag, den Sie wollen... Unsinn, das Geld ist doch nicht für mich. Ich brauche nur etwas Bargeld, so um die $300. Ich habe 200. Und ich 150. Die Scheine sind aber noch ein bisschen feucht. Feucht? Wovon? Vom Hudson River. Hudson River? Sind Sie etwa darin geschwommen? Nein. Ein Glück. Ich kannte mal jemand, der versehentlich daraus getrunken hat. Hier, nehmen Sie das Geld. Danke. Diana! Was haben Sie denn vor? Warten Sie es ab, Zuko. Haben Sie mich gerufen? Ja, Kind. Würden Sie bitte zu Solus Cobias gehen? Zu Solus? Lebt er denn überhaupt noch? Mit Sicherheit. Zeigen Sie ihm das Geld und sagen Sie ihm, er bekommt doppelt so viel, wenn er sofort mit seiner Werkstatt rüberkommt. Hören Sie... Sofort. Eine halbe Stunde verging und dann noch eine. Wir wurden immer nervöser. Sogar Henry blickte jetzt dauernd zur Tür. Endlich hörten wir Schritte. Die Tür ging auf und ein kleiner Mann mit strohweißem Haar und einem Karton unter dem Arm betrat das Zimmer. Solus. Wo ist das Geld? Eins nach dem anderen. Nein, ich will erst das Geld. Und ich sagte eins nach dem anderen. Na schön, worum geht's? Du sollst uns einen Schrumpfkopf modellieren. Einen Schrumpfkopf? Ich werde dir genaue Anweisungen geben. Bis wann? Er muss innerhalb von 16 Stunden fertig sein und perfekt aussehen. War schön, dich wiederzusehen, Wanden. $2,000. Was? $2,000, wenn Sie den Schrumpfkopf anfertigen. Was will mir dieser Schmierkäse da erzählen, Herr? Er lügt nicht. Wenn Sie sich sofort an die Arbeit machen, hole ich das Geld noch in dieser Stunde. 2.500. Und der Kopf wird pünktlich fertig. 2.300 und keinen Dollar mehr. Abgemacht. Okay. Kommst du mit, Zuko? Glaubst du, ich lasse dich jetzt noch alleine? Bill Connolly hatte jedes Zeitgefühl verloren. Er wusste nicht, wie viele Stunden seit seiner Begegnung mit dem Ungeheuer aus dem Säuremeer vergangen waren oder wie viele ihm noch blieben. Die Ungewissheit und der ständig wachsende Durst setzten ihm merklich zu. Zusammengekrümmt saß er in der Mitte des Eilands und zitterte. Er bemerkte nicht, wie die Luft hinter ihm zu flimmern begann. Na, Langeweile. Wie ich sehe, hast du deine Fesseln gelöst. Bitte geben Sie mir etwas zu trinken. Wozu noch? Die Hälfte der Frist ist schon vorbei. Ich bin mir sicher, die letzten paar Stunden hältst du auch so durch. Sie sadistischer Dreckskerl. Oh, jetzt hast du mich aber getroffen. Willst du wissen, wie weit Sinclair ist? Habe ich etwa eine Wahl? Dein Freund tappt völlig im Dunkeln. Als ich ihn zuletzt gesprochen habe, wusste er noch nicht einmal etwas von dem Ultimatum. Er wird es schaffen. Schließlich ist er nicht alleine. Glaubst du? Tja, wie es aussieht, hat ihn sein Partner verlassen. Zuko? Sonderbar, nicht? Du lügst. Er würde John niemals im Stich lassen. Nun, dann brauchst du dir ja keine Sorgen zu machen. Wenn John wirklich keine Chance hat, dann bring es doch endlich hinter dich. Du verstehst immer noch nicht. Deine Qual ist Teil meines Triumphes. Wenn der Geisterjäger von deinem Ende erfährt, wird er so geschwächt sein, dass wir ihn einfach erledigen können. Du meinst dich und den schwarzen Tod? Genau, mein Freund. Ha! Der schwarze Tod hat schon zu viele Niederlagen einstecken müssen. Er verliert immer mehr an Boden. Ich schätze, du hast dir den falschen Verbündeten ausgesucht. Das werden wir sehr bald herausfinden. Und wenn John den Kopf findet? Was würde das ändern? Du hast gar nicht vor, mich laufen zu lassen. Endlich hast du begriffen. John wird eure Pläne durchschauen. Gar nichts wird er. Die Angst um dich nagt an ihm wie eine hungrige Ratte. Denk drüber nach, Connolly. Noch hast du 12 Stunden Zeit. Der Dämon verschwand. Bill saß da wie paralysiert. Und langsam machte er sich mit dem Gedanken vertraut, Sheila und den kleinen Johnny nie mehr wiederzusehen. Mittwoch, 10 Stunden später. So, normalerweise müssten wir den Kopf jetzt noch brennen, aber ich schätze, dass uns dazu die Zeit fehlt. Wie lange würde das dauern? Ein paar Stunden. Darauf können wir verzichten. Dann lassen Sie das Ding bloß nicht fallen. Die Knetmasse ist noch äußerst biegsam. Gefällt er Ihnen? Fantastisch. Dann will ich mein Geld. Ja, ja, Moment. Noch jemand Kaffee? Ja, bitte. Für mich auch. Sie haben die ganze Zeit noch kein Auge zugemacht, oder? Kaum. Er sieht Sinistros Kopf zum Verwechseln ähnlich. Hoffen wir, dass er seinen Zweck erfüllen wird. Solace, bitte legen Sie den Kopf dort in den Koffer. In Ordnung. Aber Vorsicht. Natürlich bin ich vorsichtig. Vorsicht, der Kopf! Oh, hey, das war knapp. Mann, Solace, passen Sie doch auf. Dann machen Sie doch Ihr Handy leiser. Jetzt legen Sie den Kopf endlich in den Koffer. Ja doch. Verdammte Handys. Hallo? Zuko? Laurie Ball hier. Hallo, Laurie. Hat er angerufen? Nein. Das haben wir uns schon gedacht. Moment, ich gebe weiter. Bis später, Zuko. Hi, Laurie. Hi, John. Und? Wie weit seid ihr? Wir haben den Kopf. Ihr habt was? Jetzt bist du platt, hä? Das kannst du laut sagen. Soll ich noch weiter hier warten? Auf jeden Fall. Es kann sein, dass Sinistro innerhalb der nächsten Stunden anruft. Und was macht ihr jetzt? Wir fahren jetzt zurück ins Polizeirevier. Es wird Zeit, dass wir Bill auslösen. Ich wünsche euch viel Glück, John. Danke, Laurie. Wir werden es brauchen. Im Revier brach ich das unangetastete Siegel, das Hamilton auf dem Schloss der Kellertür befestigt hatte, öffnete und ging mit meinem Partner die Treppe hinab. Trotz unserer guten Bewaffnung war ich nervös. Das Leben meines Freundes Bill Connolly würde sich in den nächsten Minuten entscheiden. Und alles, was ich in der Hand hatte, war ein großer Bluff. Was ist? Das Bild. Es ist weg. Was? Verdammt. Aber ich dachte, der Keller war versiegelt. Das war ja auch. Dann begreife ich das nicht. Sinistro hat uns reingelegt. Und wenn er das Bild gar nicht hat verschwinden lassen? Wer sonst? Naja, vielleicht jemand, der es nicht gern sehen würde, wenn Sinistro... Psst, warte mal. Hörst du das auch? Oh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl, John. Zuko, sieh nur. In den Ecken. Die Schatten bewegen sich. Dann ist er hier. Sinistro? Nein, Zuko. Der Spuk. Gut erkannt, Geisterjäger. Eine schemenhafte Nebelgestalt erschien plötzlich mitten im Raum. Eine Ausgeburt der Nacht. Ich hatte noch nicht oft mit dem Spuk zu tun gehabt, aber ich wusste, dass er ein mächtiger Dämon war. Möglicherweise sogar mächtiger als der schwarze Tod. Überrascht, Sinclair? Ein wenig. Das kann ich mir vorstellen. Glaubst du im Ernst, dass ich dich so einfach in eine andere Dimension spazieren lasse, damit du deinen Freund befreien kannst? Aber ich habe dort meinen Teil eines Pakts zu erfüllen. Du meinst das Ultimatum, das Sinistro dir gestellt hat? Ja. Und hast du den Kopf gefunden? Deshalb bin ich hier. Wohl kaum. Was meinst du? Du hast den Kopf nicht. Doch, er ist hier in diesem... Du kannst ihn gar nicht haben, denn er ist in meiner Obhut. Nein. Oh, doch. Sinistros Seele gehört mir. Einzig die Macht des schwarzen Todes verhindert, dass ich ihn endgültig mit mir nehme. Aber jetzt, da Sinistro immer mächtiger wird, kann er dir bald auch ohne fremde Hilfe trotzen. Das darf nicht geschehen. Also gut, was willst du von mir? Das ist doch wohl offensichtlich. Wenn du versagst, stirbt Connolly. Und ich schwöre dir, dass seine Seele bis in alle Ewigkeit die Qualen der Hölle durchleben wird. Wo ist Sinistro jetzt? Unter dir, in dem Gewölbe. Kann ich mit deiner Hilfe rechnen? Dass ich dich nicht auf der Stelle töte, sollte dir Hilfe genug sein. Aber sag mir was... Er ist weg. Ja, und so langsam wird mir klar, wer hier eigentlich die Fäden in der Hand hat. Du meinst den Spuk? Mhm. Egal, was passiert, er gewinnt. Entweder stirbt Sinistro oder... Oder das Sinclair-Team wird geschwächt. Komm, lass es uns hinter uns bringen. Wir kletterten die Strickleiter hinunter, was für Zuko besonders schwierig war, da er den Koffer trug. Dann betraten wir den Gang. Der Weg zum Gewölbe war nicht zu verfehlen. Der rote Lichtschein unter der Türritze wies uns den Weg. Man erwartete uns. Ich legte meine Hand auf die Klinke, ordnete noch einmal kurz meine Gedanken und zog die Kellertür auf. Ah, der Sohn des Lichts ist gekommen, um seine Niederlage einzugestehen. So, glaubst du? Oder willst du etwa um das Leben deines Freundes betteln? Wie wäre es denn mit nichts von beidem? Tja, du willst mir doch nicht weismachen, dass du meinen Kopf gefunden hast. Es ist, wie du gesagt hast, dein Schädel gegen das Leben von Bill Connolly. Das glaube ich euch nicht. Zuko? Er ist hier drin, Sinistro. Und mach dir keine falschen Hoffnungen. Dein Kopf ist in diesem Koffer vor deiner Magie geschützt. Aber ich habe hunderte von Jahren gebraucht, um... Du vielleicht, aber das Licht kämpft mit anderen Methoden. Zeig ihn her. In Ordnung. Warte noch, Zuko. Was ist? Warum soll er warten? Was ist mit Bill Connolly? Was soll mit ihm sein? Hol ihn her. Zeig mir erst den Kopf. Dann lebt er nicht mehr, du dreckiger Mörder. Doch, er lebt noch. Komm, Zuko, wir gehen. Nein, wartet. Ich werde ihn herbringen lassen. Bill Connolly war am Ende. Seine ausgetrockneten Lippen waren aufgesprungen. Seine Zunge klebte wie ein pampiger Klumpen an seinem Gaumen. Undeutlich erkannte er die beiden Henker, die vor ihm aus dem Nichts erschienen. Hey, seid ihr gekommen, um mir den Rest zu geben, hä? Noch ehe Bill wirklich begriff, was eigentlich geschah, explodierte die Welt um ihn herum in einem einzigen furiosen Wirbel. Bill wurde durch die Luft geschleudert, hineingezogen in eine absolute Schwärze und dann mit einem Ruck prallte er auf hartem Steinboden. Bill! John, was? Noch bevor Bill sich orientieren konnte, packten ihn mehrere starke Hände und zerrten ihn über eine Art Holzklotz. Und dann spürte Bill die kalte, scharfe Schneide einer Axt auf seinem freiliegenden Nacken. Was soll das, Sinistro? Nimm ihn da runter! Eins nach dem anderen, Sinclair. Zeig mir den Kopf und dein Freund darf aufstehen. Das war nicht Teil meiner... Den Kopf! Sofort! Also gut. Zuko, hol ihn aus dem Koffer. Los, mach! Sagte Sinistro, hier ist er schon. Ist er das oder ist er das nicht? Ja, er ist es. Mein Schädel. Dann schick jetzt die Henker von Connolly weg. Gib mir erst den Kopf. Nein. Gib mir den Schädel oder Connolly stirbt. Wenn ich dir den Schädel jetzt gebe, stirbt er so oder so. Du verdammt. verdammter Mistkerl! Entweder die Henker gehen oder ich jage deinem Schädel eine geweihte Silberkugel zwischen die Augen. Also gut, Geisterjäger. Geh 3 Schritte zurück. Und jetzt, her mit dem Kopf. Das war unsere Chance. Ich schaute zu Zuko. Ein kurzes Nicken. Er hatte verstanden. Na los, worauf wartest du? Zuko, gib ihm seinen verdammten Schädel. Alles klar, John. Hier, schnapp! Augenblicklich ließ sich Zuko fallen, zog im Sturz seine Beretta. Gemeinsam zielten wir auf die Köpfe in den Schaukästen und drückten gleichzeitig ab. Die Henker wurden förmlich auseinandergerissen, während Sinistro mit weit aufgerissenen Augen auf die Imitation blickte. Und dann schrie er auf, drehte völlig durch. Er hechtete auf Bill zu, hob die Axt auf, die zuvor der Kapuzenträger fallen gelassen hatte, und holte aus. Vorsicht, John! Ich stürzte nach vorn, prallte mit dem Dämon zusammen, der seinen Schlag verriss. Schützend warf ich mich vor Bill und riss mein Hemd auf. Du Schwein! Plötzlich schossen aus Sinistros Fingern helle Blitze, die von meinem Kreuz abprallten. Doch Zuko hatte weniger Glück. Er wurde zurückgerissen, schlug hart mit dem Hinterkopf auf den Boden. Und während mein Partner sich vor Schmerzen krümmte, rannte Sinistro aus dem Gewölbe. Zuko, ich pack schon! Los! Lass das Schwein nicht entkommen! Ich sprang auf, rannte dem Dämon hinterher. Doch kaum, dass ich den Gang betreten hatte, hörte ich über mir das Knirschen. Du kriegst mich nicht, Schenkel! Auf einmal ging alles rasend schnell und mir stürzte der Gang ein. Ich wirbelte herum, wollte zurück in das Verlies, doch da brach die Lawine von oben bereits auf mich herab. Ich konnte nur noch die Arme hochreißen, dann ging für mich die Welt in einer gewaltigen Explosion unter. Ende des zweiten Teils.